Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen. Wir senden Tanzmusik. Ob du glücklich bist, wenn mein Mund dich küsst, wer weiß, wer weiß. Ob du nicht schon längst an den nächsten denkst, wer weiß, wer weiß. Manchmal glaub ich nicht, wenn mein Herz aufbricht, allen Worten, die dein Mund mir zärtlich spricht. Ob du glücklich bist, ob du mich nur küsst, wer weiß, wer weiß. Thank you.